Zu einem tollen Urlaub gehört die richtige Musik. Noch Wochen später erinnert man sich an die Lieder, die man am Strand gehört hat oder an die Hits, zu denen man am Abend abgetanzt hat. Diesen Trend hat jetzt das neue Long Beach Hotel auf Mauritius aufgenommen. Dort entsteht ein neuer Insel-Sound, der demnächst weltweit die Hitparaden stürmen soll. Da bin ich gespannt. Pia Hoffmann über die neue Holiday-Musik. Mauritius ist eine musikalische Insel mit einem eigenen traditionellen Musikstil, erklärt die Mauritierin Roselin Hauchler. Zigak ist der Tanz der damals der Sklaven. Aber das ist der Tanz der Freiheit an sich. Und das ist jetzt die nationale Musik und Tanz von Mauritius. Für Arnaud Martin vom Hotelkonzern Sun Resorts war dies der Schlüssel zu etwas Neuem. Seine Idee war, den traditionellen Sega zu modernisieren und ihn zur Urlaubsmusik des neuen Strandhotels Long Beach zu machen. The younger generation. Die jungen Leute tragen heute alle Ohrstöpsel, um ihre Musik zu hören. Musik ist ein elementarer Bestandteil des Lebens. Deshalb glaube ich, dass der Gast nur dann einen schönen Urlaub hat, wenn er von der richtigen Musik umgeben ist. Für den richtigen Sound soll der hoteleigene Komponist und DJ Jean-Michel Rey sorgen. Er lässt sich von der modernen Architektur des Long Beach Hotels und seiner Lage inspirieren. The thing is that the sea, the sun, the water. Die Sonne, der Sand, das Wasser, das sind alles Elemente, die ich in meinen Stücken verarbeite. Daraus produziere ich Lounge- und Chill-Out-Musik, die aber sehr jazzig ist. Jean-Michel Rey stimmt den Einsatz der Musik aber auch auf Tageszeit und Location ab. In den verschiedenen Restaurants klingt es anders als am Strand oder am Pool. So will der Musiker erreichen, dass den Gästen der Urlaubssound noch lange in Erinnerung bleibt. Ich will aus Long Beach ein richtiges Label machen und produziere jetzt das erste Long Beach Album. Bis es soweit ist, kann man sich den musikalischen Urlaub aber schon mal nach Hause holen. Kostenlose Hörproben gibt es auf www.longbeachmusic.mu. Nine to Five, was war natürlich Dolly Parton. Herrlich. Ja, Mauritius. Der kleine Inselstaat im Indischen Ozean ist zwar nur 2040 Quadratkilometer groß, und doch liegen hier mit die besten Strände und Hotels der Welt. Das Besondere aber ist, dass es für jede Zielgruppe den idealen Strandabschnitt gibt. Pia Hoffmann hat am Beispiel der Sun Resorts den Strandtest Mauritius gemacht. Den besten Überblick über die Strände von Mauritius hat man beim Anflug auf die Insel, berichtet Cornelia Rohne von Air Mauritius. Bei Anflug sehe ich bereits das Riff, das die Insel umgibt, und natürlich dieses traumhafte türkise Wasser. Und eigentlich kann ich mir dann schon von oben aussuchen, okay, da ist mein Hotel an der Westküste oder Ostküste, und sehe die tollen Strände bereits. Wer modern und hip direkt am coolen Traumstrand wohnen möchte, ist im neuen Long Beach Resort an der Ostküste richtig. Pravina Bahar Singh arbeitet dort. Der Long Beach, weil der lange Strand eben, ja, eine Kilometer lange Strand. Und was Sand und Kokosnusspalmen, das kann ich laut und deutlich sagen, es ist ein Traumstrand. Wer es im Urlaub richtig luxuriös mag, der sollte sich im legendären Le Tours Rock Resort einquartieren, das sogar über zwei eigene Inseln verfügt. Hier wird man mit mauritischer Gastfreundlichkeit auf höchstem Niveau empfangen. Willkommen auf der Insel von Le Tours Rock. Darf ich Sie mit Rosenwasser besprühen und Ihre Sonnenbrille putzen? Das hier ist der schönste Platz der Insel. Das Resort mit seinen Traumstränden ist aber auch das Reiseziel vieler prominenter Gäste, verrät Manager Karen Juren. We've been visited by Liv Tyler, by Whitney Houston, Naomi Campbell, Wesley Snipes. We've seen Anastasia. I would say Westrock is the preferred hotel of some celebrities. Geeignete Familienstrände mit den entsprechenden Ressorts findet man an der Westküste. Für Urlauber mit Kindern eignet sich etwa La Pirogue oder Sugar Beach, so die Mauritierin Roselin Hauchler. Sugar Beach liegt sehr schön im Buch. Mit schönem, klarem Wasser in Lagunen. Die Berge sind nicht weit. Man hat einen schönen Blick da von der Rampart Mountain zum Beispiel. Ist optisch sehr, sehr schön. Bei der großen Strandauswahl dürfte es keinem schwerfallen, auf Mauritius seinen ganz persönlichen Traumstrand zu finden. Musik. Long Train Running und die Doobie Brothers. Der Inselstaat Mauritius ist bekannt für seine Traumstrände, doch wer Lust auf Abenteuer und Entdeckungstouren hat, findet hier zahlreiche Möglichkeiten über die Strände sozusagen hinaus. Der Vorteil der relativ kleinen Inseln, die meisten Ausflugsziele sind von den bekannten Hotel-Resorts, wie zum Beispiel Long Beach, Letus Rock Resort, La Pirogue oder Sugar Beach aus in kurzer Zeit zu erreichen. Pia Hoffmann hat auf den Inseln das Abenteuer gesucht. Wer in Mauritius lieber wandert, anstatt faul in der Sonne zu liegen, kann mit Wanderführerin Elisabeth Hasseng die Vulkanberge der Insel besteigen. In Mauritius wurde gefunden von 23 Grad damals. Und wie zum Beispiel, es gibt noch der letzte in Kirpip. Wie die sagen, der schlief noch schon seit 7500 Jahren. Aber ich glaube nicht, dass der wird aufwachen. Nee. Vom Long Beach Hotel an der Ostküste ist man beispielsweise in nur 30 Minuten am Fuß des Lion Mountain. Nicht viel länger dauert die Fahrt in die Hauptstadt Port Louis mit ihrem lebhaften Markt, wo auch Kräuterhändler Jay Mutusami anzutreffen ist. Ich bin Jay Mutusami. Ich bin Pflanzenkenner. Meine Familie und ich verkaufe Tee in der Market in Mauritius, in Port Louis Market, seit 1900. Wer mehr über die Kräuter und Pflanzen der Insel erfahren möchte, für den hat die Mauritierin Roselin Hauchler einen Tipp. Schönste Ausflug ist vielleicht Pamplemousse-Garten, einer der ältesten botanischen Garten von diesem Teil der Welt. Das war damals ein Garten für Gewürze und bis jetzt hat das sehr interessante Bäume. Hier erfährt man von Botaniker Michael Teddy Mesley auch etwas über die Zutaten einer berühmten mauritischen Spezialität, dem Millionärsalat. These palms are very expensive because diese Palmen sind sehr teuer und wenn man sie beschneidet, sterben sie. Ein Herz reicht höchstens für 4 oder 5 Leute. Deshalb heißt sie Salatpalme der Millionäre. In Restaurants wird sie nur zu teurem Essen serviert. Normally it is served together with expensive food in the restaurant. Und wer den Palmensalat zum Beispiel beim romantischen Sonnenuntergang im Le Tours Rock Resort oder im Sugar Beach bei einem Glas Champagner genießt, den kann so schnell nichts mehr auf die Palme bringen. Mehr Informationen über Mauritius finden Sie natürlich auch auf den Seiten des Auswärtigen Amtes. Und eine Adresse möchte ich Ihnen ganz besonders ans Herz legen. Schauen Sie doch ganz einfach mal auf fernwblog.net. Fernwblog.net. Dort finden Sie auch Informationen über Mauritius und auch Fotos vor allen Dingen. Und da können Sie schon mal Ihr Reiseziel im Voraus ansehen. Fernwblog.net ist die Adresse und wenn Sie das jetzt nicht mitbekommen haben, ist kein Problem. Die Adresse und auch die Adresse des Auswärtigen Amtes finden Sie natürlich, wie immer, begleitend zur Sendung in meinem Blog tomkolbe.kingfm.net.